Der Tod in ihren Händen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Natessa Moschwick. Charlie, lauf nicht so weit. Was ist das? Sie hieß Magda? Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche. Seltsam, dass Charlie das Blatt Papier einfach ignoriert. Er schnüffelt nicht mal am Boden. Den Waldweg habe ich im vergangenen Frühjahr entdeckt, kurz nachdem Charlie und ich nach Levant gezogen sind. Seit der Schneeschmelze weckt er mich jeden Morgen vor Sonnenaufgang für unseren Spaziergang. Ist ja gut, mein Schatz. Ja, ja, wir gehen gleich weiter. Hier ist ihre Leiche. Nein, keine Leiche. Kein Blutfleck. Kein Haarwischel, das sich in den rauen Ästen am Boden verfangen hat. Das ist ein Witz. Ein Trick. Streich. Mit meinen 72 Jahren hätte ich eigentlich wissen müssen, dass der erste Eindruck oft täuscht. Mal sehen. Sauber aus einem linierten Spiralblock getrennt, beschrieben mit blauem Kugelschreiber. Exakte, unpersönliche Druckbuchstaben. Das Individuelle verschleiert. Raffiniert. Ich weiß nicht. Natürlich nicht. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Vielleicht der Auftakt einer längeren Geschichte, die jemand weggeworfen hat. Ein Fehlstart. Ist Vergeblichkeit ein der Untersuchung würdiges Thema? Sie hieß Magda. Wo ist Magda denn nun? Ist das so schwer? Ihre sterblichen Überreste zu beschreiben, die im Unterholz unter einem umgestürzten Baum liegen? Etwa so. Das Gesicht halb in die weiche, schwarze Erde gesunken. Die bleiche Haut an Magdas Händen, die sich vom dunklen Untergrund abhebt, während aus den Stichwunden das Blut in den Boden sickert. Mit etwas Disziplin könnte ich das Buch selbst schreiben. Ist ja gut, mein Schatz. Vielleicht habe ich einfach zu viel Fantasie. Magda. So heißt eine Figur mit Substanz und mysteriöser Vergangenheit. Und wer würde hier in Levant schon so etwas lesen wollen? Im Secondhand-Laden gibt es nur Bücher über den Zweiten Weltkrieg und übers Stricken. Magda? Magda? Als ob sie mir antworten würde. Vielleicht gibt es einen zweiten Brief, einen weiteren Hinweis. Nichts. Nicht mal eine Zigarettenkippe oder zerdrückte Cola-Dose. Auch keine parallel in die Erde gefrästen Furchen, die von den Hacken einer über den Boden gezerrten Leiche stammen. Charlie? Wo steckst du? Hier ruht Magda, scheint das Papier zu sagen. Eher eine Grabinschrift als eine ausgedachte Geschichte. Charlie, wo steckst du? Wo ist denn nur der Hund? Charlie? Nein, Vista. Jetzt besser nicht den Blick heben. Da oben könnte jemand sein, der dich aus den Bäumen heraus beobachtet. Ein Wahnsinniger, ein Gespenst oder Magda selbst. Sei vernünftig, Vista. Es ist nicht gut, wenn du dich so hineinsteigerst. Denk an dein Herz. Achtung, Gefahrenzone, hat Walter dann immer gesagt und darauf bestanden, mich von ihm ins Bett bringen zu lassen. Und er hatte ja sogar recht. Ich könnte vor lauter Aufregung auf dem Rückweg zu meinem Waldhaus stolpern und hinfallen. Ach, da bist du ja! gekommen. Charlie ist mein Bodyguard. Mit ihm an meiner Seite fühle ich mich sicher. Ein ganzes Jahr lebe ich jetzt still und zufrieden in Levant. Ich bin stolz auf mich, dass ich den großen Schritt gewagt und Monleth verlassen habe. Viele tausend Kilometer weit weg. Du kommst jetzt an die Leine, nur zur Sicherheit. Und das Papier nehmen wir mit. Was meinst du? Können wir das wagen? Ohne Walter erschien mir unser großes Haus in Monleth absurd. Er fehlt mir. Ich war es nicht. Wer war dieses Ich? Unwahrscheinlich, dass eine Frau einen Leichnam im Wald zurücklassen würde. Der Verfasser dieses Briefs, dieses Ich, muss also männlich sein. Sehr selbstsicher. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Männer und ihr Imponiergehabe. Nach Walters Bestattung habe ich mich von unserem Haus und allem verabschiedet, was mir das Leben angetan hat. In Levant wartete schon das neue Zuhause auf mich. Den Bildern zufolge ein Traumhaus. Eine rustikale Waldhütte an einem See. Unbesehen habe ich das Ganze für einen Spottpreis gekauft. Wenn irgendjemand weiß, wer Magda ermordet hat, dann dieses Ich. Ich brauche einen Namen für dieses Ich, den Verfasser des Briefs. Blake. Ja, das passt. Ein beliebter Name. Ein Hauch Überheblichkeit darin. Blake? So heißt ein Junge mit zotteligen blonden Haaren, irgendwie oberschlau und zugleich ein bisschen einfältig. Walter hat immer gesagt, dass ich zu magischem Denken neige. Ich sei seine kleine Träumerin. Wenn ich jetzt von Walter träume, ist er wieder jung, gut aussehend. Manchmal meine ich immer noch, er würde mit einem Rosenstrauß in der Hand zur Tür hereinkommen. Seine starken, zärtlichen Hände am raschelnden Zellophan. Für dich, mein Täubchen. Lausch mal, wie still es hier ist, Charlie. Blake muss im Lauf der letzten 24 Stunden hier durchgekommen sein. Ich habe das Gefühl, dieser Wald gehört mir und Charlie. Ich bin der einzige Mensch, der regelmäßig durch diesen Birkenwald läuft. Vielleicht sogar mehr noch als der Mord an Magda stört mich der Gedanke, dass jemand anderes hier gewesen ist. In meinem Wald. Ein Eindringling. Das ist, als würde man mitten in der Nacht aufwachen und feststellen, dass jemand in deiner Küche gewesen ist. Allein die vielen Fragen, die sich auftun. Hat man vergessen, dass man für einen nächtlichen Imbiss in die Küche gegangen ist? Hat man das Messer selbst? Hallo? Nein. Das ist alles sehr real. Hier ist Charlie, da die Erde, da die Luft, die Bäume, der Himmel. Aber warum hätte Blake hierher kommen sollen, wenn er es nicht auf mich abgesehen hat? Wer außer mir hätte das Blatt Papier finden können? Es ist ein Brief. Er könnte genauso gut direkt an mich gerichtet sein. Liebe Vesta, ich beobachte dich seit einiger Zeit. Beobachtet Blake mich jetzt gerade? Wie ich aus dem Wald nach Hause haste? Wir haben ja ganz schön was erlebt heute Morgen, stimmt's? Eine kleine Schauergeschichte. Das bringt den Kreislauf in Schwung, weißt du, mein Schatz? Ach, du willst mit mir tanzen? Ist ja schon gut. Ich weiß, Frühstückszeit. Und siehst du, Charlie, alles in der Küche ist so, wie ich es hinterlassen habe. Sauberes Geschirr auf dem Trockengestell, kein Schlachtermesser in der Spüle, das Radio läuft. Heimzukommen und es läuft Musik oder eine Nachrichtensendung im Radio, empfinde ich als tröstlich. wie hell und friedlich der See in der Morgensonne glitzert. Es macht mich sehr stolz, auf den See hinaus zu rudern und dabei mein Land zu bewundern. 3 Hektar groß. Ein enormer Trost. Niemand kann mehr hier reinreden. Die meisten Bäume auf meinem Grundstück sind hohe Weymouth-Kiefern. Ich gehe allerdings nie sehr tief in den Kiefernwald. Ich werde jedes Mal von Atemnot überwältigt. Gegen irgendwas bin ich allergisch, wahrscheinlich die Kiefernsporen oder irgendeine Art von Schimmel in der Luft. Der dichte Kiefernbestand würde mich schützen, hatte ich gedacht. Die giftige Luft jeden Eindringling zum Rückzug zwingen. Aber jetzt, seit Magda ermordet worden ist, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ob ich eine Waffe brauche? Eine Alarmanlage? Bislang habe ich die Tür immer unverschlossen gelassen. Die dicken, dicht stehenden Bäume sind das perfekte Versteck. Was, wenn er dort steht, der Mörder? Im Schatten kauert, bis er erneut zuschlägt. Ach, du liebes Tier. Spürst alles, hm? Vielleicht Blake. In übergroßen, schlapprigen Shorts und einem blutbespritzten T-Shirt. Ein dürrer Teenager mit apathischem, besessenen Gesichtsausdruck. Sie hieß Magda. Niemand wird je erfahren. Reiß dich zusammen, Vesta. Für einen Morgen reicht es mit Hirngespinsten. Mach einfach weiter wie immer. Iss deinen Frühstücksbagel und mach deinen Plan für den Tag. Jeden Montag fahre ich nach Beth's Main und erledige meine Besorgungen für die ganze Woche im Supermarkt. Manchmal mache ich in der Stadtbücherei Halt. Die neuen Bücher stehen in Drehständern, wie bei Woolworth. Aber es gibt einen sehr schönen Lesesaal. Darin steht ein großer Tisch mit einer ganzen Reihe neuer Computer, die oft von jungen Leuten belagert werden. Du musst mitmachen bei der Zukunft, hatte Walter gesagt und mich beim Computerkurs angemeldet. Als die Krebsdiagnose sicher war, ist er auf einmal sehr liebevoll und fürsorglich geworden. Jeder Tag ist, abgesehen von der abnehmenden Anzahl Supermarkt-Bagel und dem Wetter, genau wie der Tag zuvor. Jeden Tag notiere ich mir, was ich alles schaffen will. Spaziergang, Frühstück, Gartenarbeit, Lesen und so weiter. Und jeden Tag gebe ich den Plan auf halbem Weg auf. So, Charlie, komm, lass uns in den Ort fahren, ein paar Einkäufe machen. Ich schließe die Haustür auch nicht ab. Es gibt niemanden, der im Wald lauert. Die Fantasie muss immer durchlässig und positiv bleiben. Dann passieren auch nur gute Dinge. Ich war mein Schatz. Die typischen Einwohner, die man in Beth's Main meist trifft, sind voluminöse Frauen, fette Walzen, deren plumpe Knöchel fast wegzuknicken scheinen, wenn sie ihren mit Junkfood hochbeladenen Einkaufswagen durch die Supermarktreihen schieben. Wie die Frau vor mir an der Frischbacktheke, die sicher ein Dutzend schokoglasierte Donuts mit ihren kurzen Stummelfingern in eine Papiertüte steckt. Eine absurde Idee, dass jemand freiwillig in diesen hässlichen Ort zieht. Was führt Sie nach Levant? Das haben mich die Polizisten gefragt, als ich in das Waldhaus gezogen bin. Unangenehme Gestalten, wie sie da vor mir standen, die Hände in die Hüften gestützt, mit ihren Revolvern am Gürtel, als wäre ich eine Bedrohung für sie. Wir haben sehr harte Winter hier draußen. Eine alleinstehende Frau wie Sie muss trotzdem auf alles gefasst sein. Sie rufen uns an, wenn irgendetwas sein sollte, richtig, Miss Gall? Ghoul, sagte ich, wie das Shampoo. Und Ihr Telefonanschluss funktioniert schon? Ich rechne jeden Tag mit der Freischaltung, behauptete ich. Aber jetzt, ein Jahr später, habe ich immer noch keinen Anschluss. Ich brauche kein Telefon. Ich habe niemanden, den ich anrufen möchte. Mich ruft sowieso nie jemand an. Die Polizisten mit ihren Bulldoggengesichtern haben nicht locker gelassen. Wenn sie irgendetwas Verdächtiges sehen oder wenn irgendjemand versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, es gibt gute Gründe, warum das Grundstück so billig zu haben war. Nichts, worüber Sie sich den Kopf zerbrechen müssen. Wir sagen nur, dass Sie die Augen offen halten sollen. Hübsch haben Sie es hier draußen, aber der Wald ist keine Seniorenresidenz. Hab ich alles. Mit Fleischtomaten, einen Kopf Weißkohl, Eisbergsalat. Jetzt noch Fleisch für Charlie. Milch, Kaffee, Bagels. Die Polizisten sind ganz einfach neidisch. dass ich das nötige Kleingeld hatte, um das riesige Grundstück zu kaufen. Mit See. Ich möchte Walters Asche in meinem See verstreuen, damit Walter immer in meiner Nähe ist. Er wird meine Finger kitzeln, wenn ich hinüber zu meiner Insel rudere und mit der Hand über die Wasseroberfläche streiche. Charlie hat Walter nie kennengelernt. Womöglich ist er sogar an dem Tag auf die Welt gekommen, an dem Walter gestorben ist. Die letzten Nächte im Krankenhaus in Monmouth. Wie mitleidig mich die Krankenschwestern angesehen haben. Die untätig in der Tür stehenden Ärzte. Es kann jeden Tag so weit sein, haben sie immer wieder zu mir gesagt. Als ob der Tod etwas wäre, worauf man wartete. Ich warte nicht auf den Tod. Ich halte das Leben ganz fest. Ich hielt Walters Hand, streichelte ihm den Kopf, küsste ihn auf die Stirn, solange noch ein wenig Leben in ihm war. Ob Magda eine dieser voluminösen Frauen gewesen ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich stelle sie mir als Jugendliche vor, um die 19, rank und schlank, mit schlechter Haltung und langen schwarzen Haaren. Sie hat trotzdem etwas Besonderes an sich. Irgendetwas Exotisches, wie ihr Name. Gut möglich, dass Magdas Eltern auch Einwanderer sind und wie meine Eltern aus Osteuropa stammen. Kaltherzige Leute aus einem kalten Land. Diese Woche im Angebot. Unser Pancake-Mix Light and Fluffy für nur 99 Cent. Organic Pop. Zu schön kann Magda auch nicht gewesen sein. Nach jeder außergewöhnlich schönen Frau würde gesucht werden. Vielleicht wird sie auch gar nicht vermisst, weil irgendetwas an Magda den Leuten missfallen hat. Ihre Eltern zu Hause in Belarus sind ihr Gemecker auch leid gewesen. Du bist undankbar. Du meinst, dein Leben sei so schlimm, weil du nicht irgendeine dieser Nutten im Fernsehen bist? Such dir einen Job, mach was Sinnvolles, hat ihre Mutter wahrscheinlich geschimpft. Vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, dem es wirklich etwas ausmacht, dass Magda nicht mehr da ist. Blake hat einen Brief hinterlassen, das ja, aber ist sie ihm wirklich wichtig gewesen? Ich hätte mehr getan, wenn meine Freundin tot im Birkenwald liegen würde. Ich werde etwas unternehmen. Ich lasse dich nicht allein, Magda. Völlig unschuldig kann Blake nicht sein. Er weiß etwas. Ich war es nicht. Dass er das so abstreitet, wirkt ängstlich und paranoid. Und wenn ich eins weiß, dann das. Verfolgungswahn entsteht durch Schuldgefühle und Reue. Das ist mir klar geworden, als Walter und ich unsere Schwierigkeiten hatten. Du bist doch paranoid. Ich wollte ihr doch nur helfen, hat Walter mich angegiftet. Als erstes müsste man den Jungen finden und herausfinden, wann Magda ermordet worden ist. Aber wie? Nein, ich habe meine eigenen Probleme. Und wer bin ich schon? Ich bin allein, ein bedeutungsloser Mensch, eine 72-jährige Frau. Bin ich wirklich so alt? Das macht $32.75. Charlie! Komm rein, es ist schon spät. Ja, dann bist du ja fein. Dann bist du ja, schau. Na, bist du mir noch böse, dass ich dich so lange im Auto habe warten lassen? Hm? Es hat sich gelohnt, mein Schatz. Ich habe heute recherchiert, ob eine Magda rund um Levant vermisst wird. Fehlanzeige, aber dafür habe ich mir Tipps und Tricks zum Lösen und Schreiben eines Mordfalls ausgedruckt. Und ein Arbeitsblatt, mit dem ich Profile der Figuren anlegen kann. Damit machen wir es uns jetzt gemütlich. Ich kann Magda doch nicht im Stich lassen. Legen Sie eine Liste mit Verdächtigen an. Die Frage, die man stellen sollte, ist, wem würde Magdas Tod am meisten nützen? Clever, Vesta. Clever. Eine gute Methode zur Aufspürung des Schuldigen ist es, den Verdächtigen ohne Umschweife zu fragen, warum haben Sie XY ermordet? Ist der Verdächtige unschuldig, wird er wahrscheinlich antworten, das war ich nicht, während der echte Mörder sich raffinierter verhalten muss. Hochinteressant. Dem Internet zufolge war es Blake also tatsächlich nicht. Aufgabe des Detektivs ist es, die möglichen Realitäten auf eine einzige Wahrheit einzugrenzen. Eine selektive Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass es die einzig mögliche Wahrheit ist. Und das ist das Arbeitsblatt, Charlie. Erschaffen Sie eine dreidimensionale Welt. Ihre Figuren sollten ein Leben haben, das über die jeweilige Situation hinausgeht. Na gut, legen wir los. Name. Magda. Kein Nachname, einfach nur Magda. Irgendwie ist sie meine Magda. Ich habe sie entdeckt. Alter? 19. Sie ist noch ein Mädchen, aber schon alt genug, um ein paar Narben davongetragen zu haben. Allgemeine Körperbeschreibung? Attraktiv. Mit einem aufgrund der Herkunft außergewöhnlichen Gesicht. Blasse Haut, fast wie aus Gummi. Leichte Himmelfahrtsnase. Grüne Augen? Braune? Auf jeden Fall schmal und unergründlich. Kleines Doppelkinn, das sie hasst. Dabei ist sie alles andere als dick. Vielleicht hat Magda ja bei einer dieser Fastfood-Ketten gearbeitet. Magda ist nach Ablauf ihres Arbeitsvisums einfach dageblieben, hat seitdem im Untergrund gelebt, schwarz gearbeitet für fast nichts, als Haushaltshilfe bei einem senilen alten Mann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Geburtsort Bukarest. Nein. Minsk, Belarus. Vielleicht war Blake ja mit Magda befreundet und er hat seine Mutter überredet, ihr ein Zimmer bei ihnen im Haus zu vermieten. Ja, er war vielleicht ein bisschen verliebt in sie, auch wenn er erst 14 ist. Ich habe ihn zu hart verurteilt. Er wollte sie beschützen. Wohnort? Zur Untermiete im Keller von Blakes Mutter. Ich sehe das Haus vor mir, an einer vergessenen Straße von der Route 17 abzweigend. Ein einstöckiges, flaches Holzhaus, die Außenwände teilweise mit Wellblech notdürftig repariert. Vielleicht hat die Bank Blakes Mutter mit Zwangsvollstreckung gedroht. Deswegen ist ihr keine andere Wahl geblieben, als Magda den Keller zu vermieten. Blake hat sie zu ihm gesagt, niemand darf wissen, dass sie da wohnt, sonst muss ich es versteuern. Sie verlangte viel zu viel Miete von der verzweifelten Magda. Ich sehe sie vor mir. Kalter Blick, aber eine angenehme Art. Shirley. Fürsorglich und egoistisch zugleich. Wahrscheinlich arbeitet sie im Kundendienst oder als Telefonverkäuferin. Dafür hat sie eine Begabung. So zu tun, als sei alles in bester Ordnung. Arme Magda. Hätte ich geahnt, dass sie den ganzen Winter hungrig und zitternd dort unten hockt, hätte sie bei mir einziehen können. Warum bloß ist Magda in Levant geblieben? Sie hätte doch in einen Bus steigen und irgendwo hinfahren können. Nach Kalifornien oder Florida. Palmen und Tacos, das Meer, warm und einladend. Warum sind Walter und ich eigentlich nie in einen schönen Sommerurlaub gefahren? Es muss irgendetwas gegeben haben, was Magda hier festgehalten hat. Irgendjemanden. Beziehungsstatus? Ledig. Wenn sie einen Freund in Levant gehabt hat, dann war das vermutlich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Zwei Liebhaber. Der eine jung und gut aussehend, charakterlich gefügig. Aha. Ein weiterer Verdächtiger. Mit einem altmodischen Namen. Leo. Leonardo. Selbst noch ein Kind, das ihr nicht viel mehr als Zuneigung und süße Küsse bieten kann. Magda muss noch einen zweiten, einen brutaleren Geliebten gehabt haben, der blauen Flecken wegen. Er war im Grunde nicht böse, sondern einfach krank vor Verlangen nach ihr. Magda war ihm völlig ausgeliefert und doch habe ich das Gefühl, dass sie diese Übereinkunft auch ein wenig genossen hat. Ich nenne ihn Henry, Mitte 40. Ein Typ wie Harrison Ford. Jemand, der früher einmal über Leichen gegangen ist, egoistisch, selbstverliebt, der aber durch eine plötzliche Tragödie zu einem neuen Menschen wird. Ja, das ist gut. Mein Instinkt sagt mir, dass ich noch einen sechsten Namen brauche. Einer der Verdächtigen muss ein Monster sein. Ein Gull. Ein dunkles, haariges Ding, das aus dem düsteren Kiefernwald gesprungen kommt. Eine Ausgeburt des Zorns. Das Unterbewusste der Menschheit. Das sieht eher aus wie Gard als Gull. Ja, ich werde diesen Gull Gard nennen. Ähnlich dem Wort Gott. Zufall macht erfinderisch. Aus dir wird eine gute Detektivin, Vester. Nur nicht so selbstsicher werden. Kein Besserwisser wie Walter. Magda. Stärkste positive Charakterzüge. Robust, selbstständig. Manipulativ. Stärkste negative Charakterzüge. Unhöflich. Verschlossen. Sinn für Humor. Macht sich gern über dicke, plumpe, nicht sehr schlaue Menschen lustig. Kein Wunder, wenn man an die Familie denkt, aus der sie stammt. Aber im Grunde ist sie, war sie unter der harten, coolen Schale ein sensibles Wesen. Versucht nicht, mich zu finden. Ich bin sehr weit weg und ich komme nie mehr nach Hause. Lebt wohl. Ja, das ist ihre Stimme. Irgendwie verwegen. Ein Brief an ihre Eltern. Der Brief von heute Morgen lautet anders, aber es kommt mir so vor, als könnten beide Briefe von derselben Person geschrieben worden sein. Ich heiße Magda. Niemand wird je erfahren, wer mich ermordet hat. Blake war es nicht. Hier ist meine Leiche. Er würde mich in meiner Waldhütte finden, wenn ich tot bin. Zusammengesunken über dem Tisch, den Brief unter meinen Fingerknochen. Der arme Charlie würde verhungern. Noch bin ich nicht tot, Charles. Vester, mein Schatz, nimm diese Lammkeule als Zeichen meiner ewigen Liebe, bis dass der Tod uns scheidet. Amen. Mit diesen Worten bin ich in aller Frühe aufgewacht, Walters sarkastischen Tonfall im Ohr. Walters Asche war um mich herum aufgeschichtet wie ein Ameisenhaufen und verwandelte sich in Treibsand, aus dem eine knochige Hand herausragte. Ach, Walter, hätte ich dich bloß schon in den See gekippt. Dann wäre ich dich endlich los. Es wird sowieso zu viel Magie von kalter Logik zerstört. Wir haben beide nicht besonders viel geschlafen heute Nacht, was? Mein Guter. Wenn Walter jetzt sehen würde, wie ich den Mäusekot vom Deckel des Energy Drinks spüle. Ernähr dich verdammt nochmal nicht wie eine faule Jugendliche. An dir ist eh nichts dran, flach wie ein Brett. Naja, immerhin keine fette Kuh mit dicken Eutern. Er wollte gar nicht grausam sein. Er hatte einfach einen seltsamen Humor. Es ist wunderbar, tun und lassen zu können, was ich will. Komm, Charlie, wir gehen raus. Du tobst dich im Garten aus und ich versenke Walters Asche im See. Walter in seiner schicken Messingurne aufrecht zwischen meinen Stiefeln, wie eine Königskrone. Als ich im letzten Herbst häufiger über den See gerudert bin, habe ich nur ein einziges Mal meine Nachbarn gesehen. Sie haben gewinkt, aber es hat ausgesehen, als wollten sie sagen, das ist unser Grundstück, verschwinden Sie von hier. Walter, hiermit entthrone ich dich. Ich will dich nicht länger in meinem Kopf haben. Genug getrauert? Zeit, dich auf deine Aufgabe zu konzentrieren, Lester. Magda ist über Nacht zu etwas Echtem geworden. Etwas Eigenem. Es ist, als hätte mir jemand in meinem Kopf eingeflüstert, was ich schreiben soll. Was für eine seltsame Verantwortung, den Tod eines Menschen in Händen zu halten. Leben zu vernichten ist nicht einfach. Das Leben ist robust, hartnäckig. Jeden Morgen weckt es mich, vorlaut und aufdringlich. Der Tod ist anders. Der Tod ist zärtlich und geheimnisvoll. Wie schaffen es die Menschen, mit ihrem Leben weiterzumachen, als seien sie nicht auf allen Seiten vom Tod umgeben. Wo steckt Magda? Wo ist ihre Leiche? Wie soll ich dieses Rätsel lösen? Wie soll ich schaffen, was da von mir verlangt wird? Die Leiche muss irgendwo versteckt sein, wo Charlie nicht hinkommt. Sonst hätte er sie längst erschnüffelt. Mein Gott, die Insel, natürlich. Was ist das? Eine Gestalt in meinem Wohnzimmer? Ganz ruhig. Tief durchatmen, Mister. Etwas stimmt nicht. Jemand ist hier gewesen. Sag, hast du jemanden gesehen, Charlie? Eine Schattengestalt. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Irgendwie habe ich wohl doch geglaubt, es handle sich nur um ein Spiel. Dass es Magda und Blake und Guard gar nicht gibt. Dass ich nicht beobachtet werde. Aber das hier ist kein Spaß. Etwas stimmt nicht. Mein Beet ist zu ebenmäßig, als hätte es jemand mit der Hand geglättet und festgeklopft. Glatt wie der See. Ist das ein Zeichen? Eine Drohung? Charlie, du bleibst schön hier und bist ein guter Wachhund. Wenn jemand einbricht, greifst du an. Verstanden? Ich werde dich hier einschließen, zu deiner Sicherheit. Was mache ich denn jetzt? Ich muss herausfinden, wer mir gedroht hat, wo Blake wohnt, wer Magda. Die Bücherei. Ich muss noch mal ins Internet. Ach, ich muss tanken. Später, auf dem Rückweg. Oje, gilt das mir? Mrs. Gall? Seine eingequetschten Genitalien in der engen schwarzen Polyesterhose direkt auf meiner Augenhöhe. Gull, genau. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ausgezeichnet, Mrs. Gall. Sie hingegen fahren sehr unberechenbar, seit ich Ihnen folge. Sie haben mich nicht im Rückspiegel bemerkt? Nein, das habe ich wohl nicht. Sie haben nicht zufällig getrunken oder Medikamente geschluckt? Medikamente? Nein. War ich zu schnell? Sie sind fast 20 Meilen zu schnell gefahren, Mrs. Gall. Warum haben Sie es denn so eilig? Wartet irgendwo ein Mann sehnsüchtig auf Sie? Ist auch alles in Ordnung bei Ihnen? Aber ja, natürlich. Warum ist er so neugierig? Was weiß er? Ist doch ganz offensichtlich, mein Täubchen. Er hat was mit Magda. Er ist eindeutig der Mörder, nicht Blake, nicht Henry. Wie kommst du nur auf solche Ideen, Wester? Sieh dir die Fakten an. Er ist sauer, weil du in die Hütte gezogen bist, die er als Liebesnest benutzt hat. In diesem Fall könnte Walter recht haben. Deswegen können die Polizisten mich nicht leiden. Ist wirklich alles in Ordnung? Entschuldigen Sie. Ja, ich werde besser aufpassen. Ich könnte Ihnen jetzt eine Verwarnung schreiben. Aber ich glaube, ich habe klar gemacht, was ich meine. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sich diese Hand im schwarzen Handschuh um Magdas dünne, weiße Kehle schließt. Mrs. Gall? Er tippt sich an die Mütze, geht steif und breitbeinig zu seinem Streifenwagen zurück. Ein Agent des Todes mit Knüppel und Pistole. Er könnte sogar Guard sein. Ein dunkler, hungriger Geist. Genau, das ist er. Ich habe ihm aus nächster Nähe ins Gesicht gesehen. Und wenn es jemanden gibt, der weiß, wie man einen Mord vertuscht, eine Leiche verschwinden lässt, dann ein Polizist. Ich habe doch das Haus vorhin abgeschlossen, oder? Magda ist erwürgt worden. So viel ist klar. Was für ein Horror, dass so viel Leben von diesen schrecklichen Handschuhhänden ausgelöscht worden ist. Oh. Ein bisschen aufregend ist es ja schon. Irgendwie inspirierend. Ich habe gedacht, ein solches Gefühl wäre in meinem Alter gar nicht mehr möglich. Das ist alles Walters Schuld. In gewisser Weise war er mein Entführer und ich habe mein Leben lang in Geiselhaft gelebt. Das halbe Dutzend Computer im Lesesaal ist von Teenagern in Kapuzenpullis umlagert. Nur der Platz, auf dem ich beim letzten Mal gesessen habe, ist frei. Als wäre er für mich reserviert. Auf der Tastatur ein Buch, leicht verstaubt. Als wäre es für mich hinterlegt. William Blake, gesammelte Werke. Blake? Was um alles in der Welt ist hier los? An einer Stelle gibt es einen Bruch im Buchrücken. Die Seite hakt, als ob jemand den Finger hineingesteckt hätte. Hier, mein Gedicht an dich. Wie viele kamen dort zu Fall? Sie stolpern in Nacht über Totengebein und wissen nicht, was außer Not sie verspüren. Und dennoch möchten sie andere führen, die selber als Erste geführt sein sollten. Ganz offensichtlich eine Botschaft von Blake für mich. Der nächste Hinweis. Er hat die Zeilen mit demselben blauen Kugelschreiber unterstrichen, mit dem auch der Brief aus dem Birkenwald geschrieben wurde. Okay, ich brauche Ruhe. Muss mich mit klarem Kopf damit beschäftigen. Ich muss die Seite irgendwo unbemerkt herausreißen. Wo? Entschuldigen Sie, liegt bei Ihnen zufällig irgendwo ein Schlüsselbund in der Kabine? Meinen Sie mich? Ja, genau. Nein, tut mir leid, hier ist nichts. Überzeugen Sie sich gern selbst. Dankeschön. Die Frau ist übergewichtig, aber nicht bullig, eher vollschlank. Mit ihrem flachen Hintern und den wie zum Gebet erhobenen Händen erinnert sie mich an einen klatschenden Seehund. Ach, heute ist wirklich ein schrecklicher Tag. Ich wollte nur ein Buch zurückgeben und jetzt kann ich nicht heimfahren. Wahrscheinlich habe ich den Schlüssel im Auto eingeschlossen. Oh Gott. Oh Gott, und mein Sohn ist wahrscheinlich schon von der Schule zu Hause und wartet. Trotz ihrer Verzweiflung erkenne ich mit einem Mal Blake in ihrem Gesicht. Shelley? Ja, zu Hause habe ich einen Ersatzschlüssel, aber das ist 15 Kilometer von hier entfernt. Und meine ich möchte das Gedicht in Ruhe zu Hause entschlüsseln, aber hier steht tatsächlich Shirley vor mir, eine meiner Figuren. Blake will, dass ich das Haus sehe, in dem Magda so viele Monate im Keller verbracht hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat den Schlüssel verschwinden lassen, das ist offensichtlich. Ich fahre Sie gern. Sie müssen nur sagen, wohin. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Vielleicht steckt Shirley sogar mit Blake unter einer Decke. Schwer zu sagen, wie groß angelegt die ganze Sache ist. Da sind wir. Bitte, kommen Sie rein. Das holzverkleidete Haus sieht verwittert aus, aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da vorne ist die Küche. Setzen Sie sich, ich suche so lange. Von der düster tapezierten Diele führt eine Treppe nach unten, sicherlich die Treppe in den Keller. Wohnen Sie auch in der Gegend? Ich wohne am Lake David, in der rustikalen alten Waldhütte, die ein paar Jahre leer stand. Sie wohnen ganz allein da draußen im Wald? Das wäre mir zu einsam. Auf dem Foto über dem Küchentisch erkenne ich Blake sofort. Er sieht genauso aus, wie ich ihn mir gewünscht habe. Sein Blick wach, aber abweisend. Und Sie wohnen allein mit Ihrem Sohn? Ja, mein Junge. Mein kleiner Mann. Er hält seine Mama bei Laune. Wenn sie etwas davon ahnt, dass Magda tot ist, überspielt sie es auf jeden Fall sehr gut. Aber warum ist sie so zerstreut und aufgewühlt? Shirley wird mir nicht verraten, dass sie eine Mieterin hatte. Und haben Sie mit Hochwasser zu tun? Bei Starkregen? Läuft bei Ihnen der Keller voll? Der Keller? Nein, Hochwasser hatten wir noch nie. Ich gehe nicht sehr oft hinunter in den Keller. Ich verstehe. Ist das eine Bürste unter dem Klapphocker beim Telefon? Lange schwarze Haare. Magdas Haare. Ich werde dich finden, Magda. So, wir können dann los. Ich habe alles. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Haben Sie schon mal irgendwas von Verbrechen hier in der Gegend gehört? Es gibt hier diese unguten Gestalten, die mit Drogenkocherei zu tun haben. Vor 2 Jahren ist mal ein Wohnwagen explodiert, bei Ihnen unten in Levant. Die nisten sich in jeder alten Hütte ein, egal wo, um ihre Drogen zu kochen. Aber keine Leichen, also Mordfälle. Jetzt klingen Sie schon wie mein Sohn. Blake ist ganz versessen auf dieses blutrünstige Zeug. Ach ja? wo er diese abartigen Ideen nur her hat. Also keine Mordfälle? Nein, nicht, dass ich wüsste. Haben Sie Angst da draußen, ganz allein im Wald? Ach, ich lese vermutlich einfach zu viele Krimis. Dann lesen Sie heute Abend etwas Entspannendes, Liebes. Und wenn Sie irgendwas Komisches hören, dann rufen Sie einfach die Polizei. Die ist zuverlässig und umgehend zur Stelle. Aber ich bin sicher, es gibt nichts zu befürchten. Ja, Sie haben sicher recht. Außerdem habe ich einen großen Hund, der mich beschützt. Sehen Sie? Oh mein Gott, Charlie. Jetzt ist er schon seit Stunden allein. Das wird er mir nicht verzeihen. Den ganzen Winter haben wir wie siamesische Zwillinge gelebt und nun lasse ich ihn schon den zweiten Tag in Folge allein. Charlie, ich bin wieder da. Wo bist du, mein Schatz? Ich weiß, dass du schrecklich lange auf mich gewartet hast. Bitte verzeih mir, mein Liebling. Charlie! Charlie! Jemand muss mit einem Schlüssel ins Haus gekommen sein und ihn herausgelassen haben. Vielleicht einer von diesen seltsamen, bedrohten Menschen. Vielleicht war das mit Blakes Gedicht gemeint. Viele kamen dort zu Fall. Sie stolpern in Nacht über Totengebein und wissen nicht, was außer Not sie verspüren. Bezieht er sich damit auf die Drogensüchtigen, die hier ihr Unwesen treiben? Vielleicht haben sie Magdas Leiche und verlangen Lösegeld von mir. Ob sie womöglich auf der Insel auf mich warten? Charlie! Ich will gar nicht daran denken, wer bei mir im Haus gewesen ist und Charlie hinausgescheucht hat. Vesta ist tot. Jetzt verpiss dich, du blöder Köter. Komm ja nicht wieder. Das muss Gott gewesen sein. Ja, was soll ich bloß tun ohne meinen Charlie? Wenn Gott meinem Hund etwas angetan hat, dann bringe ich ihn um. Ich lasse ihm nicht mal Zeit, um Gnade zu winseln. Ich schneide ihm einfach seine dicke, weiße Kehle durch. Aber meine liebe Vesta, sowas ist nicht für dich. Vergiss nicht, du bist ein Vögelchen, ein Spatz. Und du willst unbedingt ein Falke sein. Ein federleichtes kleines Mädchen. Der Tod ist nichts für dich. Ich hätte dich in dickes, schwarzes Plastik verpackt zur örtlichen Müllkippe bringen sollen, Walter. Jetzt habe ich den See für immer mit dir verseucht. Womöglich ist Charlie verletzt. Was soll ich bloß tun? Ohne Telefon kann ich nicht mal im Tierheim anrufen. Ich sollte ihn suchen gehen. Charlie? Vielleicht ist er auch auf der Suche nach Magdas Leiche. Vielleicht will er mir nur helfen. Wo fange ich an zu suchen? Mist! Ganz vergessen zu tanken. Vielleicht sollte ich bei den Nachbarn beginnen, unauffällig ihr Grundstück absuchen. Ich traue ihnen nicht. Welche Rolle spielen sie dabei? Eine gute Detektivin arbeitet mit Annahmen. Ich nehme an, dass Charlie am Leben ist. Ich nehme an, dass Magda weder von Blake, noch von Shirley, noch von Leonardo ermordet worden ist. Ich nehme an, dass Gott der Täter ist. Zum Ende des Tages werde ich alle Rätsel gelöst haben. Ich mache einfach unbeirrt weiter. Dann komme ich unbeschadet aus der Sache raus und gehe am Ende womöglich Magda zusammen mit Charlie im Krankenhaus besuchen. Wahrscheinlich ist nämlich alles ein großes Missverständnis. Ach, diese Kiefern, reines Gift. Können wir Ihnen helfen? Haben Sie sich verlaufen? Erst jetzt bemerke ich das Paar. Sie sehen aus, als wären sie aus einer altmodischen Postkarte getreten. Das hier ist ein Privatgrundstück. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Bill, du siehst doch, es geht dir nicht gut. Können Sie laufen? Es scheint ihm sehr wichtig zu sein, dass ich sein Grundstück so schnell wie möglich verlasse. Ja, ja, es geht schon. Es sind nur die Kiefern. Eine Allergie. Meinen Sie, Sie finden den Weg zurück zur Straße oder brauchen Sie Hilfe? Wir bekommen nämlich gleich Besuch. Wir veranstalten eine viktorianische Krimi-Party. Zu meinen Ehren. Ich habe Krebs. Oh, das tut mir leid. Besser jetzt feiern, als wenn ich nicht mehr da bin. Die Viktorianer haben sich ständig mit dem Tod beschäftigt. Wohnen Sie hier in der Gegend? Ich bin Ihre Nachbarin. Ach, in der alten Waldhütte. Ja. Gott hat uns mal gesagt, wie Sie heißen. Er kommt übrigens auch nachher. Wir haben ihm die Rolle des Detektivs gegeben, Sherlock Holmes. Wie war Ihr Name gleich? Ghoul. Ich heiße Ghoul. Haben Sie vielleicht meinen Hund gesehen, Charlie? Ich bin auf der Suche nach ihm. Ein Hund? Wie sieht er denn aus? Groß und braun. Es sieht ihm gar nicht ähnlich, wegzulaufen. Ein freilaufender Hund, das ist schlimm. Sie wissen ja, dass hier gejagt wird. Und Wölfe gibt es auch. Jeder, der jetzt nachts im Wald unterwegs ist, begibt sich in Lebensgefahr. Geht es? Mrs. Gall? Sie berappelt sich schon wieder. Ich habe gelesen, dass jedes Mal, wenn man das Bewusstsein verliert, ein Stück Gehirn abstirbt. Das glaube ich nicht. Sie sind Expertin auf diesem Gebiet? Nein. Mein Mann war Experte. Er lebt nicht mehr. Aber er hatte einen Doktor. So, so. Erst der Mann und jetzt der Hund. Das muss schwer sein. Ich hasse diesen Mann. Er erinnert mich an Walter. Ich muss dann los. Danke für Ihre Hilfe. Ich werde Ausschau halten nach Ihrem Hund. Gute Besserung, Mrs. Gall. Und verständigen Sie doch die Polizei und das Tierheim. Ja, ja, das werde ich tun. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ist der Brief über Magda vielleicht nur Teil des Todespartyspiels gewesen? Und ich habe ihn zufällig gefunden. Aber der Nachbar, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Er steckt mit Gott unter einer Decke und will meine Suche nach Charlie sabotieren. Alle stecken unter einer Decke. Sogar Shirley scheint Gott zu vertrauen. Rufen Sie einfach die Polizei. Die ist umgehend zur Stelle. Hat sich das alles gerade wirklich zugetragen? Meine kleine Vesta, wie ich dir bereits sagte, die Realität hängt von der Wahrnehmung ab. Und deine Wahrnehmung muss naturgemäß defizitär sein. Du besitzt nicht dieselbe Bildung wie ich. Charlie, wo steckst du bloß? Meine Welt ist so leer, so einsam ohne dich. Eigentlich bin ich nie richtig geliebt worden. Nicht von meinen Eltern, nicht von Walter mit seinen widerlich nachsichtigen Zärtlichkeiten. Niemand, der je zu mir gesagt hat, du bist einfach wunderbar. Selbst deine Bitterkeit und deine Eifersucht sind wunderbar. Ich kann es kaum abwarten, dass du endlich tot bist. Ich hoffe, der Krebs bringt dich um. Das habe ich am Tag, an dem Walter und ich uns das letzte Mal gestritten haben, gedacht. Ich habe das ganze ätzende Gift, das ich jemals für Walter empfunden habe, in unseren gemeinsamen Gedankenraum geleitet, seinen Tumor darin wachsen lassen. Im Grunde habe ich ihn damit umgebracht. Verdammt! Vicky, Patricia, Karen, Joy, Emma, Catherine, Rosie, Rebecca, Amy, Sophie. Walters Notizbuch. Ich habe es ein paar Monate nach seinem Tod zwischen Aktenordnern entdeckt. Er hatte handschriftlich eine Liste von Studentinnen eingetragen, die vermutlich zu ihm gekommen waren, weil sie Hilfe brauchten. Er führte alles an den Mädchen auf, was er begehrte, dachte sich Strategien aus, wie er ihnen an die Wäsche gehen konnte. Mandy, lange Beine, hübsch gebräunt, hält mich für ein Genie mit einem charmanten Akzent. Mag Tiere, die Geschichte von der Katze erzählen. Rita, klein, kräftig, mit großen Busen. Aus reiner Feigheit habe ich gelebt, wie ich gelebt habe. Damit muss jetzt Schluss sein. Vesta, steh auf und mach weiter. Charlie? Draußen, wenige Meter vor der Terrassentür, die Augen, zwei rote Strahlen, den Blick auf mich gerichtet, sitzt Charlie. wie ein Standbild. Er rührt sich nicht. Charlie, mein armer Charlie. Warum weichst du von mir zurück? Ich bin's doch. Na komm. Ist er verletzt? Oder einfach völlig verängstigt nach einem Tag ganz allein in der Wildnis? Was soll der Blödsinn? Ich tu dir doch nichts. Hat er den Verstand verloren? Warum läuft er an der Gartengrenze auf und ab wie ein scheuer wilder Wolf? Ich werde ihm das Huhn zu fressen geben. Er wird meinen Geruch erkennen und sich zurückverwandeln. Was ist das für ein Messer? Ein Springmesser. Verdammt scharf. Magda. Magda muss es mir dagelassen haben. Ja, ja, ich geb dir das Huhn roh, so wie es ist. Magda hat das Messer vermutlich bei sich getragen, wenn sie Gard getroffen hat, um ihm zu Willen zu sein. Warum ist sie nicht einfach weggerannt? Dein Huhn. Wer mich beäugt. Wie ein Löwe. Dein Verhalten verletzt mich, Charlie. Aber es ist gut, dass du wieder da bist. Du lebst. Das ist die Hauptsache. Wo habe ich denn bloß den Wein hingestellt? Ich brauche dringend einen Schluck. Warum musste Magda sterben? Vielleicht hat sie Gard vorgelogen, sie sei schwanger, damit er die Lust an ihr verliert. Stattdessen hat er sie getötet. Das arme Ding. Eine grausame Welt. Wie gerne würde ich ihn streicheln, ihm nahe sein, mich mit ihm vertragen. Dir kann ich verzeihen, Charlie. Walter werde ich nie verzeihen, dass er mich betrogen hat. Ich merke, wie ich Magdas eingeklapptes Springmesser fest umklammere. Ich war halb so alt wie du, als wir uns kennengelernt haben, Walter. Wie bist du nur auf die Idee gekommen, dass das richtig sein könnte? Du warst sehr willig, Wester. Ich habe dich zu nichts gezwungen. So schnauft Charlie, wenn er verärgert ist. Wie ein alter Mann. Er sitzt unterm Tisch. Auf seinem silbrigen Kopf fängt sich das gelbe Lampenlicht. Was hast du bloß gemacht, Charlie? Unter ihm ein Nest aus zerfetztem Papier. Alle meine Aufzeichnungen, der Brief von Blake, das Gedicht, alles. In diesem Moment könnte ich ihn schlagen. Ist das deine Rache, weil ich dich nicht genug beachtet habe? Ich hebe vorsichtig meinen Spiralblock auf. Ein paar Seiten hängen noch halb herausgerissen darin. Auf einer Rückseite ist etwas mit harten Kugelschreiberbuchstaben geschrieben und dann durchgestrichen worden. Ich kann mich nicht daran erinnern, es geschrieben zu haben. Sie hieß Magda. Sie ist tot und du kannst nichts daran ändern. Ich war es. Offensichtlich ein misslungener Anfang. Aber wie ist er dorthin gekommen? Charlie. Er steht vor mir. Gesenkter Kopf, bebende Lefzen, gebleckte Zähne, seine Augen gelb leuchtend, eine Laterne des Bösen, ein Ungeheuer, das seinem Todfeind ins Auge blickt. Ich muss töten! Lass mich töten! In dieser Nacht habe ich mir selbst das Leben gerettet. Leb wohl, mein lieber Charlie. Ich verspüre keine Schuldgefühle, keinen Zorn. Nicht wie damals, als ich Walter verlor. Charlies Tod war anders, sanft und friedlich. So etwas passiert manchmal bei Tieren. Sie drehen mit einem Mal durch. In meinen Händen halte ich den Brief, den ich die ganze Zeit schreiben wollte. Meine Geschichte. Meine Abschiedsworte. Ich hieß Wester. Ich habe gelebt und jetzt bin ich tot. Niemand wird je wissen, wer ich war. So wie ich es immer gewollt habe. Gott, nimmst du dies als Eintrittskarte und erlöst mich vom Bösen? Sei nicht albern, Vesta, mein kleines Täubchen. Ach, Vesta. Ja, ich werde hier draußen sterben. Ich will entscheiden, auf welche Weise ich in die Erde zurückkehre. Jetzt bin ich Teil der Dunkelheit. Ich gehe in ihr auf. Der Tod in ihren Händen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Otessa Moschweg. Aus dem Amerikanischen von Anke Caroline Burger. Mit Johanna Gastdorf als Vesta Gul. In weiteren Rollen: Oder Tormeier, Katja Danowski, Markus John, Gustav Peter Wöhler, Michael Wittenborn und Roni Sörner. Komposition: Andreas Bick. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Alissa Wisotzki. Regieassistenz: Sarah Veit. Bearbeitung und Regie: Cordula Dickmeis. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2022.